aus den Augen verloren. Sie hat viel vergessen, verdrängt. Doch die Zeit heilt nicht jede Wunde, die dann wieder wie Lava brennt. Mit ihr nachts um die Häuser ziehen, er will diese Zeit zurück. Nur für die eine Chance, den einen Augenblick. Reunion und alles beginnt von vorn. Reunion für immer, das hat er dir damals geschworen. Reunion, die Waffen stehen still, wie ein Traum mit zu viel Gefühl. Wieder vereint für die letzte Nacht. Reunion. Niemals, nie wieder waren seine Worte zum Schluss. Sie will heute keine Reue spüren bei jedem feurigen Kuss. Endlose Sekunden, die viel zu schnell vergehen. Und was er wirklich fühlt, wird sie niemals verstehen. Reunion und alles beginnt von vorn.